die mich hören, seid ihr endlich da. Alle Zweifler, die belehren, die Mundart ist nicht wahr. In euren Augen bin ich viel, nur nicht ich. Mein Auftreten und mein Stil landen bei euch keinen Stich. Eine Stadt, die sich nicht kennt, ein Dorf, das sich nicht traut, ein Mensch, der sich verrennt, und hier, die uns die Chance jedes kleine Detail, alles besser wissen, Arroganz macht euch geil. Erwartung ganz weit oben, aber nichts dafür tun. Ihr seid und bleibt verlogen, Felbert wird sich nicht belohnen. Eine Stadt, die sich nicht kennt, ein Dorf, das sich nicht traut, Steel.